hören viele Jahre lang. Wir lernen das Schweigen worten. Für uns war's ein einziger Opfergang. Es neigten sich oft beim Grabgesang die Adler gekrönten Standarten. Aufsteigt mit gewaltigem Hammerschlag, dem Alten blühen das Neue. Soll kommen, was will, soll kommen, was mag. Wir schwören es dir am heutigen Tag. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Lebtest das Schwert uns vor, du warst der Wachste von allen. Du riefest die Müdgewordenen empor, deine Stimme klang wieder im ew'gen Chor der Brüder, die stürmend gefallen. Doch aufsteigt mit gewaltigem Hammerschlag, aus dem Alten blühen das Neue. Soll kommen, was will, soll kommen, was mag, wir schwören es dir am heutigen Tag. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Nun ist erreicht, nun dröhnen ins Land mit ehernem Schalle die Glocken. Vom Alpenfirn bis zum Meeresstrand, nun lot wie ein herrlicher Sonnenbrand, das Jubeln und heiße Frohlocken. Doch aufsteigt mit gewaltigem Hammerschlag, aus dem Alten blühen das Neue. Soll kommen, was will, soll kommen, was mag, wir schwören es dir am heutigen Tag. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Du aber legtest den Grundstein zum Reich, für das so viele gefallen. Und alle, die tapfer und löwengleich in Flandern und Russland zerschossen und bleich sich den blutigen Lorbeer erworben. Doch aufsteigt mit gewaltigem Hammerschlag, aus dem Alten blühen das Neue. Soll kommen, was will, soll kommen, was mag, wir schwören es dir am heutigen Tag. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Du machtest sie wahr, du lehrtest uns nieder zu knien, vor des Vaterlandes Hochaltar, vor allem was erhaben und klar, zu selbstlosem Dienste verliehen. Denn aufsteigt mit gewaltigem Hammerschlag, aus dem Alten blühen das Neue. Soll kommen, was will, soll kommen, was mag, wir schwören es dir am heutigen Tag. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue. Unbekannter Soldat, wir halten dir die Treue.